diesem Mann verbannt. Das war der heilige Bund, einzustehen für Volk und Freiheit, Europas Heimatgrund. Das stellte sie unter Beweis. Sie kannten keine Gnade und erdrosselten den Greis. Rudolf Hess, wir stehen treu zu dir. Rudolf Hess, ewig gedenken wir dir. Deine tapfere Tat gebührt dir aller Ruhm. Wir werden dafür sorgen, dass man dich nie vergisst. Zum Held geworden, als Märtyrer gestorben, das ist es, was du bist. In der dunklen Kammer da, da saß ein alter Greis, der sein halbes Leben gab, für Frieden ein hoher Preis. Was mich mit diesem Mann verband, das war der heilige Bund, einzustehen für Volk und Freiheit, Europas Heimatgrund.